die Zeit unterm Dach, den Ofen, Mama und mich. Und träumte ich schlecht, dann rief sie mich wach, dass das Böse schnell von mir wich. Ich erinnere mich gut, hat sie Märchen erzählt, kroch tiefer ich in ihren Schoß. Und der Wolf kommt mir nicht, und die Hex war verbrannt, und ich war gleich stark und groß. Kind.